Bei mir persönlich hat das angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe in meinem früheren Leben Architektur studiert und habe mich während des Architekturstudiums mit Gefängnisarchitektur beschäftigt und bin ja nicht, um Gefängnisse zu bauen, sondern sich kritisch mit der Geschichte, ja, das, aber dazu braucht man nicht Architektur zu studieren, da wären andere Fächer sinnvoller, Chemie oder... ich bin dann irgendwann darauf gekommen, mich mit der Geschichte zu beschäftigen, weil ich mal im Trotzdem-Verlag ist mein Buch erschienen, die Suche nach dem richtigen Vernichtungsbau. Und da drin waren zwei Grundrisse abgebildet, nämlich einmal von Stuttgart-Stammheim und einmal vom Kreiskrankenhaus Uelzen. Und die Grundrisse, wenn man sie als klein, nur als die Wände betrachtet, waren fast identisch. Und das hat bei mir so etwas ausgelöst während des Studiums, dass ich mich mit beschäftigen muss. Darauf bin ich auf Foucault gestoßen und habe mich irgendwann gefragt, als ich 97 meine Diplomarbeit geschrieben habe über Raum und Macht bei Foucault, mit dem Machtbegriff von Foucault, ob es nicht auch Anbindungen an den Anarchismus gibt, und habe damit angefangen, mich zu beschäftigen, ohne zu wissen, dass zu diesem Zeitpunkt, gerade 1997 in den USA, da komme ich aber später nochmal drauf, von Todd May seine Promotion erschienen ist über einen poststrukturalistischen Anarchismus, der im Prinzip schon eigentlich die gleichen Ideen hatte oder ähnliche Ideen oder auch diese Idee hatte, Anarchismus mit Foucault zu verbinden. Aber meine Englischkenntnisse nicht so gut sind, habe ich das auch erst viel später erfahren. Das war so mein persönlicher Zugang zu diesem Thema und bin dann auch erst nach meiner ersten Buchveröffentlichung zu dem Thema auf den Begriff Postanarchismus gestoßen. Wie gesagt, die Auseinandersetzungen sind so ein bisschen älter. Der Begriff Postanarchismus wird so ab Beginn, dieses so ab 2003, 2004, glaube ich, verwendet. Das hängt damit zusammen, dass ein weiterer, der eine Promotion zu dem Thema geschrieben hat, Saul Newman, der Doktorvater war Ernesto Laclau, also ein Postmarxist. Und so lag es nahe, dass er sein Abschlusskapitel irgendwie Postanarchismus nannte. Und dieser Begriff hat sich dann so ein bisschen durchgesetzt für also anarchistische Erneuerungen im Zusammenhang mit den französischen poststrukturalistischen Ideen, so würde ich das mal sehen. Also ich denke auf jeden Fall, dass es durch die Veränderungen, die man als Postmoderne bezeichnet, schon notwendig war, einige Revisionen und Erneuerungen im Anarchismus durchzuführen. Da gibt es sicherlich verschiedene Ansätze, worunter der Post, ich sehe das so, dass der Postanarchismus einer unter den verschiedenen Formen ist. Es gibt ja Crime Sing, es gibt viele andere Leute, die irgendwo sich irgendwie an Erneuerungsdebatten beteiligen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, und ich sehe das eben, für mich ist das so, dass der Postanarchismus eben eine Art oder eine Form ist, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, mit dem, was sich notwendigerweise aus meiner Sicht verändern muss. Das heißt im Prinzip auch trotzdem, dass es auch beim Postanarchismus nicht darum geht, um einen Anarchismus, der in einer Beziehung zu einer Postmoderne steht, sondern dass sich darin sehr Vielfältigkeiten ausdrücken kann. Das Verhältnis Anarchismus und Postmoderne, glaube ich, ist zeitweise, zumindest zu Beginn, als ich mich damit angefangen habe, schwierig gewesen. Im Jahr 2000 erschien von Jens Kastner seine Doktorarbeit Politik und Postmoderne, wo es um die libertären Aspekte in der Soziologie von Zygmunt Bauman geht. Und der stellt zu diesem Zeitpunkt, und ich finde, es hat sich nicht wirklich so grundsätzlich viel verändert zu heute, dass der Diskurs um die Postmoderne im Anarchismus nicht nur oder nur äußerst peripher geführt wurde und wird. Daran hat sich bis heute innerhalb der anarchistischen Theoriebildung im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht viel geändert. Es gibt zwar hin und wieder vereinzelt Artikel in anarchistischen Zeitungen oder Buchbeiträge, die erkennen lassen, dass sich die Autorin mit postmodernen und poststrukturalistischen Theorien auseinandergesetzt hat. Das hat in den letzten Jahren tatsächlich auch ein bisschen zugenommen. Das Buch von Kastner ist bis heute die einzige systematische Auseinandersetzung mit der Postmoderne aus der anarchistisch-libertären Perspektive. Das stimmt sogar noch. So stellt Kastner zu Recht über seine Arbeit fest, dass sie einerseits sicher als eine Art Nachtrag zu einer altgewordenen Debatte und andererseits als längst überfälligen Beitrag zur anarchistischen Theorie betrachtet werden muss, kann. Ich denke, dass die Ursachen dafür ist, die Distanz des Anarchismus zur Postmoderne ist, dass doch viele Leute bei dem klassischen Anarchismus hängen geblieben sind, teilweise Bakunin, Kropotkin und Co., die sehr stark mit der Moderne und der Aufklärung verbunden sind. Es gibt Ausnahmen tatsächlich. Ich finde, dass hier der schon erwähnte Gustav Landauer als auch Max Stirner durchaus schon Ideen haben, die anschlussfähig sind. Also der Staatsbegriff bei Landauer kann man schon auch in einer Beziehung setzen zum Staatsbegriff bei Foucault. Bei Stirner gibt es sehr viele Elemente, die sich bei Foucault wiederfinden. Aber diese beiden Denker sind, denke ich, eine Ausnahme. Die meisten sind ganz klar, was auch eigentlich normal ist, wie alle sind Produkte ihrer Zeit und damit stark der Moderne und der Aufklärung verbunden. Heinz Hug, der im Trotzdem Verlag von Kropotkin das Buch Der Anarchismus, Ursprung, Ideal und Philosophie herausgegeben hat und auch neu übersetzt hat, schreibt in seinem Vorwort, Kropotkin hält am Projekt der Moderne fest, was natürlich irgendwie ein bisschen blödsinnig ist, weil Kropotkin in den 1970er, 80er Jahren nicht gelebt hat, sondern ja eher ein Kind der Moderne war. Aber Hug macht aus seiner persönlichen Ablehnung der Postmoderne keinen Hehl. Heute allerdings in den Zeiten des Postmodernismus mit seiner Verächtlichmachung der aufklärerischen Vernunft kann es gewiss nicht schaden, dass dieses Werk, das sich in einem aufklärerischen Sinne versteht und das sich ganz der Vernunft stützt, zugänglich gemacht wird. Und er hat zumindest das auf den Kern gebracht, was ich als am Anfang meiner Auseinandersetzung sehr deutlich häufig gespürt habe, so eine große Ablehnung, was sich dann mit den Jahren dann so gewandelt hat, dass es vor allen Dingen Interesse von jüngeren Leuten gab, aber so gerade in den Nullerjahren ist noch auch von vielen älteren Alt-Anarchisten noch so eine ablehnende Haltung gab. Zwar nicht eine, also schon häufig, die das so eher nicht so sinnig gesehen haben. Der Versuch, Begriffe wie modern und postmoderne zu definieren, ist aber ein aussichtsloses Unterfangen. Sie bezeichnen keinen nachweisbaren Gegenstand, sondern sind Konstruktionen, die für den Zustand der europäischen und nordamerikanischen Gesellschaft systematisch zu sein scheinen. Auch daran sollte man denken, dass solche Kategorisierungen wie moderne, postmoderne nicht auf alle Gesellschaften gleichermaßen zutreffen, sondern dass es typische Kategorien sind, in denen sich die europäischen, vor allen Dingen Gesellschaften, und dadurch Nordamerika, und dass das eigentlich kein Begriff ist, mit dem man über Afrika reden kann, weil es dort ganz andere Geschichten, Entwicklungen gegeben hat. Weil sie aus einer Tradition einer bestimmten Philosophie entstanden sind. Die haben halt ihre eigenen, also wie der chinesische Raum, dann ihre eigene Philosophiegeschichte. Und das gibt es auch in anderen Regionen. Der Versuch, ein Problem bei der Erklärung der Begriffe ist die Frage, ob es sich dabei um Epochen und oder Ideologien handelt. Für den postmodernen Soziologen Zygmunt Bauman bedeutet Postmoderne zweierlei. Um einen seine Diagnose der Gegenwartsgesellschaften und zum anderen der theoretische Standpunkt, von dem aus er diese samt ihrer Vergangenheit bewertet. Also das ist im Prinzip aus der Standpunkt, aus dem er halt eben die Gegenwart analysiert, aber auch im Blick in die Vergangenheit richtet. Die Postmoderne als Epoche ist keine völlig neue Zeit, denn auch in unserer Zeit wirken prämoderne, moderne und postmoderne Strömungen in Politik, Soziologie und Philosophie oder wie Baumann schreibt, saubere Grenzen zwischen Epochen sind nur Projektionen unseres unnachgiebigen Dranges, das Untrennbare zu trennen, das Fließen zu ordnen. Die Moderne ist noch bei uns. Auch das ist, glaube ich, so eine Vereinfachung in der Geschichte, dass man immer gerne so Epochen so von 1870 bis 1914 Zeit des Imperialismus, von das bis das Und das kann man mit Kunst, Barock, also dass diese, aber das sind natürlich nur so künstliche Einteilungen, die nie wirklich auf das, was passiert ist, alleine zutreffen. Die Postmoderne ist für den französischen Philosophen Leuthard keine neue Epoche, sondern eine moderne innewohnende kritische Gegenbewegung. Er schreibt, die Postmoderne ist schon in der Moderne impliziert, die Moderne geht konstitutiv andauernd mit ihrer Postmoderne schwanger. Das heißt, es ist also im Prinzip sozusagen die Postmoderne versteht er als innere Kritikbewegung der Moderne zu einer Weiterentwicklung und Veränderung. Die Moderne ist die Epoche gewesen, die sich selbst legitimiert und sich nicht auf höhere der Geschichte übergeordneten Instanzen wie Religion, Gott und Schicksal beruft, sondern ihren geschichtlichen Entwurf, das Versprechen auf Verwirklichung des freien Individuums in der freien Gesellschaft aus ihrer eigenen Logik, ihren eigenen Idealen heraus begründet. Das Vernunft bzw. die Vernünftigkeit der Welt bilden, das Programm der Moderne, das die Fähigkeit zur Selbstkritik einschließt, Grundlage ist die totalisierende Einheit aus Vernunft, Sinn und Geschichte sowie ein seine Geschichte in sich selbstbestimmtes Subjekt, der freie Mensch. Also daran kann man schon erkennen, dass der Anspruch der Moderne natürlich in Wirklichkeit ja auch nie Realität war. Also dieses, was auch Kant und andere formuliert haben, dass es ja so nie war in Wirklichkeit, dass es ein Ideal war, den natürlich dann, also nachgehangen worden ist. Also das ist ja auch das, was bei einigen klassischen Anarchisten zu finden ist, die genau da die Kritik ansetzen, dass bestimmte Ideale nie umgesetzt werden oder nicht umgesetzt werden konnten innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung und deshalb für eine andere eingetreten sind. Die Moderne als Aufklärung ist im allgemeinpolitischen und kulturellen Sinne ein gesellschaftlicher Prozess, dessen Ziel es war und ist, mythologisches Denken zu hinterfragen und durch rationales Denken zu ersetzen. Der Mensch soll nicht mehr aufgrund von Autoritäten glauben, sondern aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, also Kant, ausbrechen und sein Leben selbst gestalten in die Hand nehmen. Ich glaube, dass wenn man sich die Geschichte von in den letzten 200 Jahren anguckt, dass eben genau dieser Prozess nicht so einfach ist, dass die Menschen aus einer Selbstverschuldung ausbrechen, sich der Vernunft zu wenden und dies dann auch anderen, also als dauernder Prozess. Ich glaube, ich weiß noch, als ich angefangen habe, Politik zu machen, habe ich auch immer geglaubt, Flugblätter verteilen, die Menschen aufklären, das bringt etwas. Heute weiß ich, das funktioniert so einfach nicht. Es ist nicht, die Menschen haben nicht nur eine andere Meinung, weil ihnen Informationen fehlen. Und sobald sie die Informationen haben, entscheiden sie sich anders. Das ist, glaube ich, also das darauf zu reduzieren, wäre auf jeden Fall, das ist naiv, denke ich. Aus einer anarchistischen Perspektive ist die Postmoderne nur als ein Reflexivwerden und eine Radikalisierung der Moderne von Bedeutung. So verstanden knüpft die Postmoderne an der Dialektik der Aufklärung an. Die Postmoderne und damit auch der Postanarchismus ist radikal modern, nicht nachmodern oder mit Baumann gesprochen. Die Postmoderne ist die Chance der Moderne. Wenn ich mich mit der Postmoderne beschäftige und solchen Gedanken, dass es nicht darum aufgeht, bestimmte Ideale oder Ziele aufzugeben. Auch wenn ich mich kritisch mit dem klassischen Anarchismus beschäftige, dann gebe ich nicht die Ziele auf, sondern ich überlege nur, ob bestimmte Grundlagen des klassischen Anarchismus noch die geeigneten sind, um diese Ziele zu erreichen. Aber darauf komme ich dann später nochmal zurück. Die postmoderne Kritik der Aufklärung kann und darf aus anarchistischer Perspektive nicht als gegenaufklärerische Strömung aufgefasst werden, denn die Freiheit der Gesellschaft ist vom aufklärerischen Denken nicht zu trennen. Es geht im Postanarchismus um eine Radikalisierung der Aufklärung, um eine permanente und reflexive Aufklärung, die den universellen Anspruch der Aufklärung der Moderne in Frage stellt. Die postmoderne Philosophie zielt auf eine Pluralisierung der singulären Schlüsselkonzepte der Moderne. Also statt einer Wahrheit, eine Vernunft, eine Ästhetik, platziert die Postmoderne für viele Wahrheiten, viele Vernunft und viele Ästhetiken. Das heißt, die Klarheit des modernen Denkens, es gibt eine Vernunft, es gibt eine Wahrheit, es gibt nur die eine und jeder ist natürlich davon überzeugt, dass er die richtige hat, wird in Frage gestellt. Also auch Foucault hat sich ja sehr viel mit Wahrheit beschäftigt, aber ihm ging es dabei gar nicht um was ist wahr oder falsch, sondern bei seiner Auseinandersetzung ging es um Wahrheitspolitiken. Also warum wird etwas in einer Gesellschaft als wahr anerkannt? Also welche Mechanismen führen dazu hin, dass eine bestimmte Gesellschaft etwas als wahr anerkennt? Weil ich glaube, durch diesen Prozess ist wichtig, um zu kapieren, wie etwas in Gesellschaften funktioniert. Das ist auch eher dann die Kritik, die poststrukturelle Kritik an der Wahrheit, dass man nicht so sehr, das ist gar nicht wahr, das ist falsch, sondern dass man guckt, warum wird es als wahr anerkannt und kann man damit dann das auch hinterfragen oder dann mit Derrida dekonstruieren. Also innerhalb der postmodernen Philosophie ist der Poststrukturalismus aus der Sicht des Postanarchismus für eine Aktualisierung der anarchistischen Theorie und Praxis von großer Relevanz. Zentrale Monumente des Poststrukturalismus sind die Ablehnung der Wahrheit, die Ablehnung der Wesenheit des autonomen Subjekts, der Sprache als bloßes Mittel der Kommunikation, die Denaturalisierung von Körper und Sexualität, die Analyse der Macht von Foucault und die Dekonstruktion von Derrida. Unter Poststrukturalismus ist keine totalisierende Theorie zu verstehen, sondern er ist ein Terminus, der wie alles in der Sprache vielfältig ist und damit keine feste Bedeutung hat. Der Strukturalismus ging davon aus, dass es eine ahistorische gesellschaftliche Struktur gibt. Also dass halt im Prinzip alle Gesellschaften in der Geschichte nach dem gleichen Prinzip, also der Levi Strauss und so, der Anthropologe hat in irgendwelchen Gesellschaften und hat das da die gleichen Mechanismen. Diese Struktur kann nur in unterschiedlichen Gesellschaften zu etwas Unterschiedlichem führen. Aber dass dahinter der Poststrukturalismus hat zwar diesen Strukturalismus als Prinzip der Gesellschaft anerkannt, aber eben nicht dieses ahistorisches Element, weil dadurch Derrida, Lacan, Foucault und alle anderen in Frankreich der historische Wandel nicht erklärbar war. Die Brüche, die Kontinuitäten in der Gesellschaft waren ihnen so nicht erklärbar. Deswegen haben sie auf der einen Seite zwar am Strukturalismus festgehalten, aber nicht an das Prinzip des Ahistorismus und haben sich dann genauer mit den historischen Ereignissen, Derrida mit der Sprache, Lacan in der Psychoanalyse, Foucault halt mit Macht und Subjekt, also jeder hatte dann so sein Thema, sage ich mal, mit dem man sich dann damit auseinandergesetzt hat. Der Poststrukturalismus ist ein heterogenes Phänomen, das seinen Ausgangspunkt in der vielfältigen Kritik am klassischen Strukturalismus hat. Das Verhältnis von Strukturalismus und Poststrukturalismus ist von Brüchen als auch von Kontinuitäten gekennzeichnet. Eine Hauptkritik am klassischen Strukturalismus ist dessen Versuch, transkulturelle, ahistorische und abstrakte Gesetze entdecken zu wollen. Nach Ansicht der Poststrukturalistinnen und Kritikerin kann so der Wandel der Gesellschaft nicht erklärt werden. Der Poststrukturalismus stellt somit den Strukturbegriff des klassischen Strukturalismus in Frage. Die Struktur des Poststrukturalismus kennt kein abgeschlossenes System mehr. Es gibt keine Begrenzung, sie ist unendlich vielen Transformationen zugänglich. Im Gegensatz zum Strukturalismus betont der Poststrukturalismus damit die Diskontinuität, also der Wandel der Strukturen. Als Poststrukturalist werden eine ganze Reihe von Positionen bezeichnet, die in und aus den Werken von Derrida, Lacan, Kristeva, Althusser und Foucault entwickelt werden und wurden. Die radikale Umwälzung der herrschenden Verhältnisse ist das Ziel des Poststrukturalismus, so formuliert Gabriel Kuhn, der sich auch sehr intensiv damit beschäftigt hat. Viele Gedanken tragen dabei anarchistische Züge. Was die Poststrukturalistinnen wollen, ist der Kampf gegen die Herrschaft und Autorität und die Erfahrung aktiver, lebendiger, intensiver, ungebundener, bejahender Lebensformen. Die Poststrukturalistinnen gehen es nicht um die richtige Linie revolutionärer Politik oder um eine fixierte Vorstellung des herrschaftsfreien Lebens. Sie suchen kein ursprüngliches Ideal und wollen kein Zurück zu. Genau darin liegt der Aspekt des herrschaftsfreien Denkens des Poststrukturalismus. Es gibt übrigens Vertreter, die den Begriff des Postanarchismus oder so ähnlich für überflüssig halten, weil sie die These vertreten, dass der Poststrukturalismus an sich eine Form des Anarchismus darstellt. Da gehört übrigens auch Gabriel Kuhn zu. Ich halte das für falsch, weil natürlich auch andere Strömungen wie der Postmarxismus, der Postfeminismus, also dass viele Strömungen sich auf den Poststrukturalismus beziehen und somit eine reine anarchistische Vereinnahmung finde ich nicht richtig. Zu den wenigen, die schon vor Jahren auf den Zusammenhang von Anarchismus und Poststruktur hingewiesen, gehört Rolf Schwenter. Ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt. Das ist so ein Subkulturforscher, Devianzforscher. Der hat an der Hochschule gelernt, wo ich auch studiert habe, in Kassel. Der klasse Exkursionen gemacht hat, die manchmal Studenten überfordert haben, weil er ist nach Wien gefahren und man war dann in einem besetzten Haus untergebracht. Das war, sagen wir mal, die Bedingungen. Das war dann nicht für alle der Exkursionsgruppe. Ich glaube, im EKH und so haben sie auch mal übernachtet. Also der war dann da. So, der hat sich mit Subkultur, mit Utopie und solchen Sachen beschäftigt. Und als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe auf dem Hochschulgelände, habe ich gedacht, ah, einer der Obdachlosen hier. Ja, richtigen Rauschebart, so einen langen Popelinmantel, zwei Aldi-Tüten und Aldi-Letten an den Füßen. Wer kann erahnen, dass das eine C3-Professur ist? aber der hat sehr viel gemacht und beigetragen und steht eigentlich für so ein leider nicht mehr vorhandenes progressives Element auch der Kasseler Hochschule, die ja mal eine sehr linke Hochschule war, was sie, na gut, war. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass der Fachbereich Architektur, Stadt und Landschaft ein richtig fast linksradikaler Fachbereich war, weil gerade Architekten ja nicht dafür zu zählen, links zu sein. Und für die Reichen? Ja, nicht nur, aber es ist einfach eher nicht so. Aber jetzt ist es so. Also das ist vorbei, die Zeit. Also ich habe da auch nur das Ende noch von erlebt, im Prinzip. Also nicht die Hochphase der 70er und Anfang 80er Jahre. Also für Schwenter ist der Poststrukturalismus eine Richtung wissenschaftlicher Synthesebildung mit partiell anarchistischen Wirkungen, ohne im herkömmlichen Sinn anarchistisch zu sein. Zitat von ihm. Diesen Zusammenhang stellt er in seinem 1988 veröffentlichten Aufsatz Strömung und heutige Erscheinungsform des Anarchismus folgendermaßen dar. Zitat. Lebens- und Erkenntnisprozesse, Mechanik und Biologie, Produkt und Zeichen, Schein und Oberfläche sind nicht mehr genau zu differenzieren. Wissen und Leben vernetzen sich wurzelwerkartig, finden auf 1000 Ebenen statt. Das Dispositiv der Macht zentriert sich zwar unter anderem an Kapital und Staat, ist jedoch auch in jedem Einzelnen eingeschrieben. Jede auf die Gesamtheit der menschenbezogenen Strategie wirkt kontraproduktiv, stützt wieder den Willen der Agierenden, die hegemoniale Maschinerie. Gegenüber kommt es auf eine Vielzahl der kleinen, dezentrierten Minoritätenbewegungen, auf Mikrorebellionen, auf das Patchwork der Minderheiten an. Singularitäten, Vielheiten, Differenzen, Wunsch, Nomadismus, Diskurs und Dekonstruktion, das sind die zentralen Momente poststrukturalistischen Denkens. Der postanarchistische Theoretiker Todd May sieht im Poststrukturalismus einen zeitgenössischen Ausdruck des Anarchismus. Der Postanarchismus betrachtet den Poststrukturalismus als eine Werkzeugkiste, wo sich die Anarchistinnen die geeigneten Werkzeuge herausnehmen können und andere drin liegen lassen können. Dies ist ganz im Sinne des französischen Philosophen Foucault, der in einem Interview mal gesagt hat, also Zitat, alle meine Bücher sind kleine Werkzeugkisten. Wenn die Leute sie aufmachen wollen und diesen und jenen Satz, diese oder jene Idee oder Analyse als Schraubenzieher verwenden, um die Machtsysteme kurz zu schließen, zu demontieren oder zu sprengen, einschließlich vielleicht derjenigen Machtsysteme, aus denen diese meine Bücher vorgegangen sind, nur gut, umso besser. Das heißt, und das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, also dieses Denken, also überhaupt das Werk von Intellektuellen als Werkzeugkiste zu benutzen, das haben eigentlich Leute früher auch gemacht. Also das wird manchmal vergessen, zum Beispiel Bakunin, der sich mit dem Positivisten Auguste Comte beschäftigt hat und dann genau geguckt hat, was ist scheiße daran und was ist vielleicht interessant für uns. Also dieses, ohne jetzt, weil er einen schlechten Satz geschrieben hat, das ganze Werk zu verteufeln, was ja manchmal heute so eine Tendenz ist, so, sondern wirklich Leute als dieses Differenziertere betrachten und zu gucken, was kann ich gebrauchen und den Rest lasse ich halt liegen. So anstatt jemanden komplett zu ignorieren. Foucault, Deleuze, Derrida, Leuthard, Butler und andere Poststrukturalistinnen sind keine Anarchistinnen. Trotzdem sind sie und ihre theoretischen Arbeiten für eine Aktualisierung des Anarchismus im Sinne des Postanarchismus von Bedeutung. Was die Feministin Chris Wieden über das Verhältnis von Foucault und Feminismus schrieb, kann ebenfalls für das Verhältnis von Anarchismus und poststrukturalistischen Theoretikerinnen geltend gemacht werden. Zitat: Wenn Foucaults Macht- und Diskurstheorie in den Händen von Feministinnen eine Analyse patriarchaler Machtverhältnisse leisten kann, die die Entwicklung aktiver Veränderungsstrategien ermöglicht, dann ist es von untergeordneter Bedeutung, dass seine eigenen historischen Analysen nicht so weit tragen. Also wenn man ihn benutzen kann, ist es unwichtig, ob er selber schon so weit gedacht hat. Um nochmal zusammenzufassen, die wichtigsten Ansätze des Anarchismus, also die der Anarchismus vom Poststrukturalismus übernehmen soll, ist die Zurückweisung der Repressionshypothese. Das heißt, dieser Irrglaube, dass wenn die Unterdrückung, und ist egal, ob wir jetzt von Sexualität oder von anderen Dingen reden, wenn die Unterdrückungen verschwinden, dass darin was Naturhaftes, Natürliches, Freies erscheint. Sondern bei Foucault war das immer so, dass die Praktiken nach der Praktiken der Befreiung die Praktiken der Freiheit folgen müssen. Also das, was wir unter Freiheit verstehen, muss geschaffen werden. Es ist nicht einfach etwas, was nur irgendwo unten drunter liegt. Damit wendet er sich gegen Wilhelm Reich und diese ganzen Formen, wo es immer nur darum geht, wenn die Unterdrückungen wegfallen, dann tritt das Gute, das Wahre zutage. Sondern nein, die Unterdrückungen müssen wegfallen, aber dann entsteht erst ein Raum, der wieder gefüllt werden muss. Foucaults Analyse der Macht und seine Feststellung, dass es keinen außerhalb der Macht gibt. Also das heißt, also ich finde, in Folge auch der Ablehnung der Repressionshypothese wendet sich Foucault im Prinzip auch gegen eine reine negative Betrachtung der Macht, sondern er sagt, Macht bringt auch was Positives her. Positiv in Anführungsstrichen. Das heißt nicht, dass das, was die positive Macht hervorbringt, gut ist, aber dass sie eben nicht nur über als neinsagende, verbietende, unterdrückende Macht funktioniert, sondern eben auch produktiv etwas schafft, indem sie zum Beispiel es hingekriegt hat, gut funktionierende Arbeiter zu produzieren, die sich nicht wehren, wenn sie am Fließband kaputt gemacht werden. Also das ist ja auch das muss man ja auch mal erstmal hinkriegen, dass die Leute das freiwillig mit sich machen lassen. Und das ist, würde man auch unter Produktivität der Macht verstehen. Also dass Leute, also das ist nicht was rein Positives. Das andere, was dazugehört, ist, dass Macht immer da wo Menschen sind, ist immer Macht. Immer bei ihm, grundsätzlich. Und sie ist auch immer asymmetrisch. Also das heißt, aber für Foucault ist Macht immer noch umkehrbar. Das heißt, es ist im Prinzip, wenn man das auf einer Mikroebene betrachtet, wenn man sich jetzt diesen Raum betritt, ich sitze hier, ihr sitzt da, dann hat das was mit Macht zu tun. Die ist asymmetrisch. Wenn wir jetzt dann nach der Veranstaltung in eine Kneipe gehen und trinken, dann haben sich die Machtverhältnisse innerhalb der Gruppe verändert. Indem Leute sich hier auskennen, man redet vielleicht über ein Thema, wo sich irgendjemand mehr auskennt als. Das heißt, das sind nur momentane situative Geschichten, die umkehrbar sind. Das Problem bei Foucault ist, wenn sich aus einem Machtverhältnis ein Herrschaftszustand entwickelt, der nicht mehr umkehrbar ist. So, und dass man davon ausgehen muss, es wird häufig, wurde ja immer, ich habe ja vor allen Dingen in den 90er Jahren Politik in autonomen Zusammenhängen gemacht, von informellen Hierarchien war immer die Rede oder so, dass wenn, es war doch schon immer klar, dass wenn in einem Plenum Leute geredet haben, dass jedes Wort von jedem gleich gezählt hat. Sich diesem bewusst zu sein, ist das Wichtige, das zu ignorieren und zu tun, nein, wir sind ja alle gleich. Das ist gefährlich, sich bewusst zu sein, dass es dieses gibt. Man kann das unterschiedlich nennen, also gibt es auch unterschiedliche Theorien. Ich weiß nicht, es gibt so einen israelischen Anarchisten Uri Gordon, so ein Buch Hier und Jetzt, der beschreibt das Gleiche, bloß er bezieht sich auf drei andere Machttheorien ohne Foucault und kriegt das mit anderen Machttheorien, kann er das auch erklären. Es ist also so diese verschiedenen Ebenen, also von Hierarchie in linken Zusammenhängen. Also auch im Kontext zum Beispiel der Antiglobalisierungsbewegung von Seattle mit den europaweiten oder weltweiten Treffen. Wer kann da hin? Also wer verfügt über die Zeit? Wer verfügt über das nötige Geld an solchen? Also es gibt ganz viele Momente, wo klar ist, nein, wir sind nicht alle gleich, sondern es gibt Hierarchien, es gibt unterschiedliche Leute, die besser vernetzt sind in Kommunikationsflüssen und daraus irgendwelche, also diese muss man sich immer. Also auch, er beschreibt das sehr spannend vor allen Dingen an der globalisierungskritischen Bewegung diesen Unterschied, also diese die Verschiedenheiten von sehr interessant. Dann das Ende ist, was mit der Dekonstruktion von Derrida zu tun hat, auch die Infragestellung der binären Ordnung westlicher Denksysteme. Das heißt, binäre Ordnung heißt immer, dass alles so weiblich, männlich, Natur, Geist, Materie, Geist, Natur, Kunst, künstlich. Es gibt ganz viele, also oder mechanisches Weltbild, sagt man ja auch dazu. Also es gibt ganz viele Systeme, die nach diesem Prinzip der binären Ordnung funktionieren, und das aufzubrechen. Die Dezentralisierung des Subjekts und dessen diskursive Produktion, also das heißt, das ist die Denaturalisierung von Körper und Sexualität und die Infragestellung von der Kategorie Geschlecht durch den feministischen Poststrukturalismus, sind die verschiedenen Ebenen. Ich weiß immerhin, in der Graswurzel gibt es immer so der Postanarchismus, obwohl dort ja Oskar Lubin immer postanarchistische Artikel veröffentlicht, gibt es ja doch auch immer gerne in der Graswurzel so kleine Seitenhiebe. Da sind Postanarchisten, Anarchisten, die bei der Post arbeiten. So der gängige Gag von Bernd Drücke. Es gibt immer so dieses Präfix Post falsch verstanden wird, finde ich persönlich. Also Oskar Lubin hat mal geschrieben, die Angst, mit der Vorsilbe Post alle Errungenschaften des sich daran Anschließenden für endgültig vorüber und damit die verbundenen Ansprüche überholt zu erklären, hat auch schon die Debatte um die Postmoderne begründet. Also Zitat Ende. Diese Angst ist aber überflüssig. Der Postanarchismus hält an den anarchistischen Zielen und Utopien fest. Das Präfix Post steht für eine Infragestellung und Verwerfung von einigen Grundannahmen des klassischen Anarchismus, die aufs Engste mit der Moderne verbunden sind. Nicht für die Aufgabe anarchistischer Ziele. Beim Postanarchismus geht es um Brüche, aber auch um Kontinuitäten. Einige Grundannahmen des klassischen Anarchismus und seine Brauchbarkeit müssen heute untersucht werden und sich gegebenenfalls verwerfen werden. Also mir persönlich ist das wichtig, dass es auch um Kontinuitäten geht und nicht nur um Brüche halt. Also ich weiß, dass im angelsächsischen Raum das häufig anders betrachtet wird, dass man so etwas eher was Neues, dass man den alten Ballast abwerfen will und was Neues. Ich habe mich mit Gabriel Kuhn darüber unterhalten, und er meint, das hänge damit zusammen, dass der Diskurs in den USA sehr stark an den Universitäten geführt wird. Also es geht um Promotion, es geht um Stellen, und dass so eine Schaffung von so was Eigenen, einer eigenen Denkschule nochmal eine andere Relevanz dann hat. Aber weil Todd May oder Saul Newman, ich glaube, die arbeiten alle an, also das ist ja, da sind ja sehr viele, die viele Arbeiten sind ja als Doktorarbeiten gewesen, und einige Leute haben auch eine akademische Karriere angestrebt. Ich kann das nicht so beurteilen, aber dort ist für mich geht's eher tatsächlich persönlich darum, zu gucken, wie kann man bestimmte Denkweisen, die sich herausgebildet haben, wie den kommunistischen Anarchismus oder andere, weiterentwickeln, anstatt irgendwo zu verharren in Ewigkeiten, wie es mal war. Und da gibt es auch, ich denke, das ist, glaube ich, so haben andere ja auch gearbeitet. Also auch Leute wie Bark und Kropotkin sind ja nicht irgendwo verharrt, sondern haben sich mit den neuen Kenntnissen auseinandergesetzt, Bark und Kropotkin auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, und hat geguckt, was kann man dafür verwerten, was kann man nicht. Und ich glaube, das ist so eine Art, das ist irgendwann mal so verloren gegangen und so ein Verharren auf den Klassikern. Es gab natürlich in den 50er Jahren mit Bookchin nochmal, also nach dem Zweiten Weltkrieg mit Bookchin nochmal Versuche, bestimmte Erneuerungen im ökologischen Bereich und daraus Formen, aber häufig dann doch bei vielen so eine Art des Verharrens. In den letzten 150 Jahren haben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse, unser Verständnis der verschiedenen Herrschaftszustände verändert. Seit der Begründung des modernen Anarchismus im 19. Jahrhundert haben sich das internationale Staatensystem, die Staatlichkeit der Gesellschaft, die Gesichter des Kapitalismus und die kapitalistische Durchdringung der Gesellschaft und die patriarchale Ordnung der Gesellschaft verändert. Um diese neuen Realitäten im Sinne des Anarchismus zu analysieren, hält der Postanarchismus es für notwendig, sich mit poststrukturalistischen, postmodernen Theorien aus anarchistischer Perspektive auseinandersetzen und sich diese anzueignen. das, was ich notwendig halte an Revision des klassischen Anarchismus, ist auf verschiedenen Ebenen. Der klassische Anarchismus als politische Philosophie ist in und mit der Epoche der Moderne entstanden. Die anarchistischen Theoretiker des klassischen Anarchismus waren und sind Kinder der Aufklärung. Selbstverständlich gab es anarchistische Seiten immer wieder Kritik an der Moderne, aber in erster Linie daran, dass sie ihr Versprechen von Freiheit und Gleichheit nicht einlöste. Aber die Grundlagen der Moderne wurden nur von wenigen, wie zum Beispiel Stirner, hinterfragt und kritisiert. Auch Landauer scheint aus dem Rahmen zu fallen. Wenn wir seine Schriften analysieren, können wir prämoderne, moderne und postmoderne Aspekte bei ihm finden. Aus Sicht des Postanarchismus sind einige Revisionen des klassischen Anarchismus, die mit dessen Anbindung an die Moderne verbunden sind, notwendig. Eine Revision ist, dass der Anarchismus von der ideologischen Trennung von Staat und Gesellschaft, die er vom Liberalismus übernommen hat, verabschieden muss. Also das finde ich halt so, dass so der klassische Anarchismus sehr stark darauf beharrt, dass Staat und Gesellschaft zwei unterschiedliche Dinge sind. Und ich glaube, das ist einfach nur ein politisches Konstrukt des Liberalismus, um seine politischen Formen durchzusetzen. Ebenso Staat, der nicht ausschließlich ein Repressionsapparat mit den Funktionen Unterdrückung und Ausbeutung zu betrachten, wie Kropotkin oder Bakunin es getan haben. Ein anderes Staatsverständnis hat der Anarchist Gustav Landauer. Der Staat, so Landauer, ist nicht entstanden, sondern er entsteht in jedem Augenblick durch Dulden und Handeln, durch Seelenverfassung, wobei allerdings das Erbe der Vergangenheit, die lebendig weiterentwickelnde Vergangenheit, von gewaltiger Bedeutung ist. Für Landauer ist der Staat keine Institution, sondern ein soziales Verhältnis. Zitat: Staat ist ein Verhältnis, ist eine Beziehung zwischen den Menschen, ist eine Art, wie die Menschen sich zueinander verhalten, und man zerstört ihn, indem man andere Beziehungen eingeht, indem man sich anders zueinander verhält. Dieses relationale Staatsverständnis weist schon in die Richtung von Foucault. Diese Staatserfassung spielt aber im klassischen Anarchismus keine bedeutende Rolle. Dort wird der Staat als homogener, repressiver Apparat wahrgenommen, der die Gesellschaft gegenübersteht. Aber dieses Gegenüber, in dem die revolutionären Subjekte siedeln und sesshaft sein sollen, existiert nicht. Nach Auffassung postanarchischer Ansätze muss auch die an Rousseau angelehnte Vorstellung von der guten Natur des Menschen aufgegeben werden. Bei Kropotkin ist der Mensch nicht nur von Natur aus gut, sondern auch solidarisch und kooperativ. Er versucht, seine Konzeption der gegenseitigen Hilfe auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen und bezieht sich dabei auf die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Er erklärt die gegenseitige Hilfe zu einer anthropologischen Verhaltenskonstante und zum dominierenden Gestaltungskonzept der Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Diese Naturalisierung lehnt der Postanarchismus ab. Deshalb stellt er auch das Subjektverständnis des klassischen Anarchismus in Frage. Übrigens auch Bakunin war das so, dass er eigentlich für das Fehlverhalten, schlechtes Verhalten von Menschen eigentlich den Staat, den Überbau hauptsächlich dafür verantwortlich machte. Das Ziel des Anarchismus ist die Befreiung des Menschen. Doch was ist, wenn, Zitat Foucault, der Mensch, von dem man zu uns spricht, zu dessen Befreiung man einleitet, bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung ist, die viel tiefer ist als er? Diese Behauptung von Foucault hat weitreichende Konsequenzen für eine anarchistische Theorie und Praxis der Freiheit und Befreiung. Denn das Subjekt ist nicht einfach aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien und dann in der Lage, andere auch zur Befreiung zu helfen, wie es die Aufklärung vorsah. Es ist stattdessen immer schon auch ein Unterwerfendes und ein Unterworfenes. Es gibt keine Wesenheit des Menschen. Das Subjekt hat keinen festen Kern und keine fixe Identität, das Selbst ist keine Substanz. Es wird immer wieder konstituiert, es befindet sich in einem ständigen Werden. Da gibt es übrigens dann den Anschluss zu Stirner, der sagt, kein Begriff drückt mich aus, der im Prinzip auch die Wesenheit des Menschen abgelehnt hat, der auch das absolute Ich von Fichte abgelehnt hat und sich dem konkreten existierenden einzelnen Menschen zugewandt hat, und da gibt es halt eben die Parallelen zu Foucault. Also bei Stirner heißt es die Dressur, also dass der Mensch zum dressiert wird zum Menschen, das, was bei Foucault die Disziplinierung ist. Stirner schreibt, bei Foucault spielt äh, im, Bereich gibt es ja diesen einen in den Gesellschaft einen Subjektivierungsschub durch die Reformation und Gegenreformation. Bei Stirner heißt es, dass die Reformation den Polizisten in den Kopf des Menschen verlegt hat. Also durch die Reformation ist der Polizist hier reingekommen. So. Es gibt die Ablehnung der Aufklärungsvernunft bei Stirner und bei Foucault ist eine Absage an Feuerbach. Da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Natürlich nur dieses, ich habe meine Sache auf nichts gestellt, dieses Voraussetzungslose, das würde natürlich, das ist die Differenz zu Foucault, der natürlich, dass es historische Bedingungen gibt und dass Gesellschaften einen Möglichkeitsraum darstellen, in dem man sich subjektiviert. Natürlich kann man dann an Grenzen stoßen, dadurch verändert sich etwas natürlich, aber dass man nicht aus einem Nichts heraus etwa, also sondern dass es da Dinge gibt, mit denen man sich beschäftigt, also das, was er Fremd- oder Selbsttechnologien nennt, also da gibt es einen großen Unterschied, aber es gibt doch, wenn man die Betrachtung des Liberalismus, der Aufklärungsvernunft und bestimmte Elemente, gibt es doch sehr viele Parallelen, auch wenn das bei Foucault mit anderen empirischen Daten er schon belegen kann, weil ja Stirner im Prinzip ja am Beginn des Prozesses sich damit beschäftigt hat, während Foucault sich fast 140 Jahre später damit beschäftigt hat. Ebenso muss der Glaube an Fortschritt und Technik, der in den Schriften von Bakunin und Kropotkin zu finden ist, aufgegeben werden. Der Glaube an die Wissenschaft klammert die innere Verschränkung von Macht und Wissen aus, die von Foucault beschrieben wurde. Das Verständnis der Naturgesetze bei, zum Beispiel, die bei Bakunin tatsächlich eine große Rolle spielen, bedarf einer Relektüre und damit sie ihre Radikalität bedeutet. Also bei die Naturgesetze bei Bakunin. Er schreibt in seinen philosophischen Betrachtungen, dass die Freiheit des Menschen ist, sich unter den Naturgesetzen zu unterwerfen. Jetzt muss man aber wissen, dass Bakunin schon zumindest so schlau war, dass er gesagt hat, es ist nicht klar, ob Menschen jemals in der Lage sein werden, die Naturgesetze zu erkennen. Um somit vorzuhüten, zu beugen, dass irgendwelche Menschen behaupten, etwas wäre ein Naturgesetz. Aber dann, das ist so wie bei dem Philosophen Spinoza, aus der jüdischen Tradition stammenden Philosophen, der sich noch nicht getraut hat, seinen Atheismus offen zu vertreten im 17. Jahrhundert, weil er Angst hatte, verbrannt zu werden. Und deswegen diesen Trick geschaffen hat mit Gott ist Natur. So, Deus, also dass er Gott und Natur gleichgesetzt hat, um somit seinen Materialismus zu verkünden. Er hat zum Beispiel auch die Gesetze dann in zwei Kategorien eingeteilt, in göttliche Gesetze und vom Menschen geschaffenen Gesetze und hat dann gesagt, gegen göttliche Gesetze kann der Mensch gar nicht verstoßen, er kann nur verstoßen gegen vom Mensch gemachte Gesetze. Das heißt auch, die göttlichen Gesetze sind das, was Naturgesetze dann sind, also etwas, was man nicht übertreten kann, sondern man kann nur die Gesetze übertreten, die vom Menschen gemacht werden. Und somit ist auch kein, also wenn man immer im Kontext der katholischen Kirche und deren Auseinandersetzung mit Homosexualität, wo ja behauptet würde, es wäre wieder die Natur, also wenn man sowohl Bakunin als Spinoza nehme, also wenn es wieder die Natur wäre, gäbe es sie gar nicht. Also weil dann wäre sie, also so, weil dieses Verhalten wieder die Natur gar nicht möglich ist. Sowohl im Denken von Spinoza als im Denken von Bakunin ist es überhaupt gar nicht möglich, sich gegen die Natur zu verhalten. So. Das finde ich sehr spannend. Also gerade dieser Text, philosophische Betrachtungen von Bakunin, ein spätphilosophischer Text, weil seine frühen Texte sind ja sehr philosophisch. Er war ja der erste Hegel-Übersetzer in Russische und hat ja Hegel in Russisch rausgegeben. Er ist ja auch nach Berlin gekommen, um bei Hegel zu studieren. Der war dann leider schon weg und dann hat er bei dem Nachfolger studiert. Also, und die Texte bis 1840er Jahre sind alles philosophische Texte von Bakunin eher, also die größeren Texte. sehr spannend, die Zeit. Obwohl die philosophische Betrachtung später ist. Die verschiedenen postanarchistischen Ansätze kann ich jetzt hier nicht in aller Einzelheit darstellen. Ich möchte aber trotzdem so ein paar, von wo auch die Bücher da aus, hier aus der Bibliothek auslegen, die man sich, ich weiß nicht, kann man, ist das eine Leihbibliothek oder nur, kann man dann ja. Die gibt's halt, die meisten Bücher gibt es leider nur auf, von den, sind nie ins Deutsche übersetzt, sondern das leider für mich ein großes Problem ist. So, Todd May, also wir waren im Prinzip einer der ersten, der 1997 seine Doktorarbeit veröffentlicht hat unter dem Titel The Political Philosophy of Postdoctoralist Anarchism, wo er sich mit den französischen Denkern Foucault, Deleuze und Leutard auseinandersetzt. Mit der Analyse der Macht von Foucault versucht May, den klassischen Anarchismus von der Grundannahme zu befreien, dass Macht grundsätzlich repressiv sei, da diese den komplexen gesellschaftlichen Machtstrukturen nicht gerecht werden würde. Ebenso weist May das Menschenbild des klassischen Anarchismus zurück und die Annahme, dass die Praktiken vom Subjekt aus zu analysieren sind. Und er beschäftigt sich auch mit Stirner. Und ja, von 2001, Saul Newman, daher kommt dann der Begriff Post-Anarchismus, du hast das From Bakunin to Lacan, Anti-Autoritism and the Dislocation of Power. In diesem Buch beginnt Newman mit Nietzsche und macht dann eine Reise durch die verschiedenen Ansätze der politischen Philosophie. Er bezieht sich dabei auf die Genealogie der Macht bei Foucault, die Kriegsmaschine bei Deleuze und Guattari, auf die Dekonstruktion der Autorität bei Derrida und auf die Subjekttheorie von Lacan. Mit seinem Buch geht Newman darum, einen relevanten antiautoritäres Denken für unsere Zeit zu entwickeln und stößt dabei auf Max Stirner, der für ihn ein antiautoritärer Denker par excellence ist und ein Bindeglied zwischen der Politik des klassischen Anarchismus und der Politik des Poststrukturalismus. Newman selbst kommt ursprünglich aus der marxistisch-trotzkistischen Tradition. Auch interessant. Und aus Enttäuschung über deren latenten Autoritarismus, wen wundert es, begann er sich für den Anarchismus primär als Kritik am Marxismus zu interessieren. Es ist dann über den Anarchismus und Poststrukturalismus gekommen, da Newman bei dem Postmarxisten Lacklau promovierte, lag es nahe, dass er sein Buch mit dem Kapitel Toward to Postanarchism beendete und damit den Begriff für das Label Postanarchismus schuf. Newman ist aber nicht nur der Begründer einer postanarchistischen Denkschule oder Theorie, sondern hat nur den Namen für das Label beigesteuert. Ein Jahr später erscheint Postmodern Anarchism von Lewis Carroll, der sich neben Friedrich Nietzsche und Foucault, Deleuze, Lacan auch auf Jean Baudrillard und die Cyberpunker Gibson und Sterling bezieht. So besteht für Carroll die postmoderne Matrix auf Nietzsche und seine Genealogie der Moral und dessen Radikalisierung durch Foucault und Deleuze, auf Lacan und den lacanischen Feminismus von Butler und Eric Ray, auf Mauss und Bataille und Baudrillard. Carroll zieht eine anarchistische Politik in der Arbeit von Nietzsche. Er bezieht sich dabei auf die Kritik des kartesianischen Konzepts des Subjekts. Bei Nietzsche finden wir eine Anarchie des Subjekts, die eine radikale Form der Anarchie ermöglicht, die Anarchie des Werdens. Das Werden der Anarchie hat keinen Zustand, mündet nicht in einem Sein. Die Anarchie ist kein Endzustand, eine Entwicklung, kein statisches Form der Gesellschaft, sondern ein permanentes Werden, eine revolutionärere Möglichkeit des Werdens, finden wir in 1000 Plateaus und Deleuze und Guattari. Ich denke, die Idee des Werdens ist eine typische Nietzsche von Nietzsche, findet sich aber bei einigen, dass es eben nicht in einem Endzustand geht, sondern dass es im Prinzip eine Entwicklung ist. Andererseits auch da wieder nicht so weit weg wie Landauer, der auch gesagt hat, dass der Prozess mehrere Jahrhunderte dauert, um dahin zu kommen. Also dass es eben nicht die, wie in der Internationalen gesungen wird, die letzte Schlacht gibt, sondern dass es ein langer, langer Prozess ist. Für Carroll unterscheidet sich der postmoderne Anarchismus von Foucault und dem modernen Anarchismus von Bakunin oder Kropotkin. Es handelt sich dabei für Carroll um einen neuen Anarchismus, der auf einem höheren theoretischen Niveau operiert. Foucaults postmoderner Anarchismus beginnt nicht mit der Kritik des Staates, sondern mit denen des humanistischen Subjekts, welches den westlichen Diskurs der Postaufklärung beherrscht. Die postmoderne anarchistische Praxis wird für Carroll im Mai 1968 geboren. Der Mai 1968 begann mit den Studentinnenprotesten auf dem Campus der Universität von Natar, wo zu diesem Zeitpunkt Baudrillard lehrte. Die Ereignisse stärkten Baudrillards antimarxistischen Anarchismus. Naja. Ob Brodion wirklich Anarchist war, das ist dann immer noch mal die Frage. Aber das sind halt so die Sichtweisen. Ich glaube auch, die meisten postanarchistischen Autoren sehen die Praxis eigentlich eher beginnen mit Seattle. Also mit der Entstehung, nicht mit den Ereignissen in Seattle, sondern mit der Entstehung der globalisierungskritischen oder manche sagen ja auch Antiglobalisierung, das ist ja auch immer so eine Definitionsfrage, Bewegung, die dann entstanden ist, diese Vernetzung weltweit, diese neuen Strukturen und andere. Da gibt's halt auch da gehen Leute auch unterschiedlich mit um. Also Uri Gordon macht das und auch andere, ich glaube Saul Newman und so, viele machen das. Die nicht gucken, definieren, sehen sich Leute selbst als Anarchisten und Anarchistinnen, sondern ist deren Praxis eine und vereinnahmen so relativ viele Leute. Und deswegen gibt es auf einmal eine ganz starke anarchistische Bewegung, weil dann so in mehr oder weniger ganz viel vereinnahmt wird. Ich finde das immer so ein bisschen zwiespältig, einfach Leute auf diese Art und Weise zu vereinnahmen. Aber wie gesagt, für viele ist so die antiglobalisierungskritische Bewegung, die so international so ein wichtiger Kernpunkt für eine neue Form der politischen Praxis. Also das kann man, finde ich, auch sehr kritisch sehen, weil das auch nicht so homogen ist und dass man das also auch schon mit diesem Begriff Antiglobalisierung, globalisierungskritisch, wo es auch unterschiedliche Definitionen gibt. Ja, also ich habe mal in der direkten Aktion hat mal jemand geschrieben, eine Definition, die ich persönlich nicht teile. Da war Antiglobalisierung war sozusagen revolutionär und globalisierungskritisch wäre reformistisch. Halte ich für Blödsinn. Ich persönlich sehe eher so Antiglobalisierung als eher so ein nationales, regionales Denken und globalisierungskritisch, dass man eben eine Globalisierung von unten eine andere. Ich bin nicht gegen die Globalisierung. Ich persönlich bin nur gegen diese Globalisierung. Will nicht, dass wir alle wieder regional denken und nur in diesen, sondern wir brauchen eine andere, eine neue Verbindung von Lokalen und Globalen, die eben nicht diesem klassischen Bild, der jetzt entspricht, halt. Das ist meine persönliche Meinung. Und nicht dieses, aber das ist halt schwierig. Und die Leute benutzen sie ja auch unterschiedlich, die Begriffe. Deswegen ist das auch, nur weil einer den einen Begriff verwendet, muss man ihn nicht gleich in diese Schublade packen, weil da muss man dann auch mal vorsichtig sein. Aber nicht ohne Grund gab es auch immer wieder auf Antiglobalisierungsdemos rechte Gruppierungen und auch bei TTIP und bei solchen Konzepten, die sehr stark sich immer wieder so in Täter- und Opferrollen eingeordnet wird, anstatt die gesellschaftlichen Verhältnisse, die dahinter stecken, zu analysieren. Genau, also bei Karl kann man also eher auch von einem nietzscheanischen Anarchismus reden. Im Jahr 2005 erscheint dann Gramsci ist Dead, Anarchist Current in the Newest Social Movement des kanadischen Soziologieprofessors und Anarchisten Richard Joseph Day, der innerhalb der angloamerikanischen Theoriewelt einen entscheidenden Beitrag zum postanarchistischen Denken leistet. Gramsci ist ein italienischer marxistischer Politiker gewesen und Philosoph gewesen, der unter Mussolini im Knast gesessen hat und darin seine sogenannten Gefängnishefte geschrieben hat. Gramsci hat sich gehört zu den ersten marxistischen Theoretikern, die sich von dem Absterben des Staates verabschiedet haben und Lenin noch vorgeworfen, da wäre er noch zu sehr auf die Anarchisten zugegangen in Staat und Revolution. Er glaubte an die Notwendigkeit des Staates weiterhin. Der dann nur ein proletarischer sein sollte. Gramsci, das entscheidende Interessante an Gramsci ist, dass er sich die Frage gestellt hat nach dem Ersten Weltkrieg, warum ist in Russland die Revolution ausgebrochen und in Ländern, die eigentlich viel geeigneter waren wie Deutschland, nicht. Auf der Erscheinungsebene richtig, aber ich glaube dahinter gehen nicht ausreichend. Seine Argumentation ist, dass sich in den westlichen Gesellschaften schon so etwas wie eine Zivilgesellschaft herausgebildet hat und dass man schon in eine das System schon eine Hegemonie über die Gesellschaft erreicht hat, wo die Sozialdemokratie natürlich ein Teil von ist und da auch mit verantwortlich für ist, keine Frage. Und dieses Hegemoniekonzept, dass das Entscheidende ist, dass man halt über Bildung, über alles Mögliche eine Hegemonie, über bestimmte gesellschaftliche Themen in der Gesellschaft erreicht und das stabilisiert die Herrschaft. Und im Prinzip muss man das genau umdrehen, also dass das Proletariat die Hegemonie erreichen muss und das dauert auch bei Gramsci mehrere hundert Jahre, ist auch ein längerer Prozess, um halt eine sozialistische Gesellschaft als sozialistischen Staat aufzubauen. Mittlerweile beschäftigen sich die neue Rechte hat sich auch mit Gramsci beschäftigt. Also ich denke, die identitäre Bewegung und solche beziehen sich im Prinzip mit, haben die Hegemoniekonzepte rechts umgedeutet und findet sich also mindestens seit Anfang der 1980er Jahre auch in neurechten intellektuellen Diskursen hat sich das immer wieder gefunden und mit den Identitären zum ersten Mal auch welche, die auch aktiv sind und nicht nur in irgendwelchen Hinterzimmern schlaue Bücher schreiben oder unschlau in diesem Fall. Keine Hegemonie für niemanden. Ja, genau, also David, er selbst versteht sich, also Ausgangspunkt von Day ist, dass wir ökonomisch gesehen in Zeiten neoliberaler Hegemonie leben. Der Neoliberalismus ist nicht als nur gegebener Effekt ökonomischer Entwicklung zu begreifen, schreibt Day, sondern als gezielt eingesetztes Projekt. Was das Soziale betrifft, so ist die Kontrollgesellschaft eine plausible Bezeichnung für die meisten Gegenwartsgesellschaften. Die Herrschaft wird in der Postmoderne vor allen Dingen durch die Machttechnik der Kontrolle ausgeübt. Also viel weniger mehr durch Kontrolle als durch Repression. Die ist ja zwar nicht verschwunden, aber trotzdem. Also trotz des Titels Gramsci's Dad beschäftigt sich Day nur marginal mit dem italienischen Kommunisten und Theoretiker der Zivilgesellschaft Antonio Gramsci. Die Zivilgesellschaft ist für Gramsci der Ort, wo die Hegemonie der herrschenden Klasse geschaffen wird. Das heißt, die Herrschaft wird nicht ausschließlich über Repression gesichert. Für eine radikale Umwälzung der herrschenden Verhältnisse hält es Gramsci für notwendig, dass die Arbeiterinnenklasse selbst die Hegemonie im Staat erlangt. Die Herausbildung dieser Hegemonie erfordert es, neue Weltanschauungen, neue Lebens- und Denkweisen, neue Normen und Werte zu schaffen. Gramsci hält es für notwendig, die kulturelle Hegemonie zu erlangen. Der weist in seinem Buch diese Konzeption der Hegemonie zurück. Der schreibt eine klare Theoriegeschichte der antihegemonialen Entwürfe. In den Protesten gegen die neoliberale Globalisierung sieht er Aktionen und Subjekte, denen es nicht um Gegenhegemonie geht. Um sie zu verstehen, bedürfe es auch anderer theoretischer Herangehensweise. Ohne Zweifel zeichnen sich viele der gegenwärtigen Protestbewegungen vor allem durch ihre sozialen Forderungen und Effekte aus. Indem sich Day genau diesen widmet, verleiht er zugleich dem anarchistischen Beharren auf der sozialen statt der politischen Revolution neuen Sinn. Inhaltlich plädiert er, gestützt auf eine Relektüre anarchistischer Klassiker, für eine Logik der Affinität. Die Zapatistas, Reclaim the Street, die brasilianische Landlosenbewegung MST, People Global Action, Pink and Silver, in die Mediennetzwerke, all diese in den letzten Jahren aufkommenden Zusammenschlüsse begreift Day als Vorboten der kommenden Gemeinschaften. Diese sind nicht hierarchische Organisierungsformen, die es auf die Zerschlagung gegenwärtig bestehender Knotenpunkte von Macht und Bedeutungsgeben abgesehen haben. Ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff der kommenden Gemeinschaften sich auf Agamben bezieht, den italienischen Theoretiker, der so ein kleines Heftchen geschrieben hat über die kommende Gemeinschaft, wo er im Prinzip, Gemeinschaft ist ja in Deutschland eher ein problematischer Begriff. Der ist aber tatsächlich, das liegt daran, dass in Deutschland die Begriffstrennung Gesellschaft und Gemeinschaft so in anderen Sprachen nicht so funktioniert und deswegen sich in italienischen oder französischen Philosophie so der Gemeinschaftsbegriff gar nicht so negativ ist wie in Deutschland, auch vor allen Dingen durch den NS, durch den Begriff der Volksgemeinschaft, auch nochmal anders gesehen wird. Bei Gamm ist eine Gemeinschaft, im Prinzip geht es bei der kommenden Gemeinschaft um eine Gemeinschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass ein Dazugehören keinen Ausdruck irgendeines Zeichens bedarf, also einer Gemeinsamkeit. Also normalerweise beziehen sich ja Gemeinschaften immer auf irgendeine Gemeinsamkeit, Sprache, Religion, Tausenden von Zugehörigkeitssymbolen, die eine Gemeinschaft ausmachen können, auch und bei Agamben ist genau das, diese kommende Gemeinschaft, die den Staat entgegen, die sozusagen im Prinzip gegen den Staat ausgerichtet ist, sind Gemeinschaften, in denen es eben kein Merkmal der Zugehörigkeit Bedarf, um zu dieser Gemeinschaft zu gehören, ein gemeinsames Merkmal. Ja, ganz, nur ganz kurz. Das gemeinsame Interesse gegen den Staat? Ja, reicht das? Nein, nein, nein. Ich glaube, es ging ihm mehr um so Fragen wie Religion, Hautfarbe oder diese anderen Kriterien, die Menschen vereinheitlichen. Also bei ihm besteht die Gemeinschaft aus Singularitäten, also als Einzelnen. Man könnte, vielleicht ist dann die kommende Gemeinschaft das, was bei Stirner der Verein ist. Keine, also ist jetzt ein bisschen ganz total vereinfacht, aber nur um das so ein bisschen, glaube ich, klar zu machen. Der postanarchistische Diskurs, der zumindest unter diesem Label im angloamerikanischen Sprachraum seinen Ursprung hat, ignoriert die Schriften und Ideen und Ansätze von Autorinnen anderer Sprachen. Also, dass es irgendwo anders auch Leute gibt, die dazu arbeiten, das wird im angloamerikanischen Sprachraum völlig ignoriert. Zum Beispiel das 2001 in Paris erschienene Buch Petite Lexique Philosophie de l'Anarchisme de Proudhon à Deleuze. Also wo jemand von Proudhon bis, also auch Deleuze den Anarchismus zuordnet, von Daniel Colson. Ebenso wurden die Schriften in deutscher Sprache nicht berücksichtigt. Im deutschen Sprachraum ist das Label Postanarchismus sehr jung, aber es gab schon vorher Auseinandersetzungen mit poststrukturellen postmodernen Ideen, also Gabriel Kuhn, Jens Kastner und ich. Ne? Aber erwähnt müssen aber auch Ansätze von Autoren, die sich und ihren Ansätzen nicht unter dem Label Postanarchismus sehen. Dazu gehörte er dann, wie schon erwähnte, Jens Kastner, der sich ganz klar nicht unter diesem Label unterordnen würde, obwohl er schon, also von der Ideenwelt das viel ist, aber das liegt daran, dass dann halt Leute einfach dieses Label auch ableben, nicht unbedingt das, was dahinter steht, sondern meinen, man bräuchte dieses Label halt nicht. Interessant ist auch Thorsten Bevernitz, ich glaube, der ist auch immer noch in der FAU. Man weiß das ja bei FAU-Mitgliedern immer nicht so. Beschäftigte sich in einem Text Klassen von Gewicht, also wo er sich auf dem Butler-Buch Körper von Gewicht daran orientiert, mit dem Problem des Klassenkampfes in der Postmoderne aus anarcho-syndikalistischer Perspektive. Jetzt ein Zitat von ihm. Das Hauptproblem einer Differenz zwischen Anarchosyndikalismus und postmodernen Ansätzen sehe ich in der von den anarchosyndikalistischen Gewerkschaften und gewerkschaftlichen Betrieben Identitätspolitik bzw. Klassen, die einen postmodernen Ansatz entgegenzusetzen scheint. Bernewitz will in diesem Aufsatz zeigen, dass dem nicht so sein muss und bezieht sich dabei auf Foucault, Derrida und Butler. Er stellt die Frage, ob Klassen auch queeren können und formuliert in Anschluss an Butler: Der Kommunismus braucht die Klasse, er muss aber nicht wissen, was das ist. Also Judith Butler hat mal gesagt, der Feminismus braucht die Frauen, aber er muss nicht wissen, was Frauen sind. Also um dieses Identitäts, weil du hast immer die Frage der Identität. Also es gibt ein Buch von Sabine Haag über deviante Subjekte, wo sie sagt, sobald ich anfange zu definieren, also die hat das jetzt aus einer lesbischen Perspektive, wenn ich anfange zu definieren, was eine Lesbe ist, werde ich Frauen ausschließen, die sich als solche verstehen, aber nicht dieser Definition dazugehören. Und dass das immer der Fall ist, wenn ich irgendetwas definiere, dass es auch immer, wenn ich eine Identität ist, auch immer ein Ausschluss. Und da gibt es auch, von Jamie Hecker, das ist so eine britische Anarchistin, die zum Beispiel gerade an diese ganzen LGBT-Bewegungen genau deren Identitätspolitik kritisiert und auch so einen anarchistisch-queeren Ansatz da vertritt und mein Englisch ist leider nicht so gut und deren Sachen. Es gibt aber so einen neueren Aufsatz in diesem Buch, was in Unrast Verlag erschienen ist von ihr, Anarchismus Queeren, gibt es irgendwie so ein neues Buch. UNRAS war das, glaube ich. War auch ein Aufsatz von ihr. Es gibt da so eine, sie hat auch so eine Doktorarbeit zu Anfang dieses Jahrtausends geschrieben zu diesem Thema. Sie ist sehr intensiv mit Postanarchismus, also mit Poststrukturalismus, Anarchie und Feminismus und ganzen Krempel. Das sind aber häufig immer sehr theoretische Arbeiten. Manchmal wäre es ein netter, wenn es mal so runtergebrochene, kurze Aufsätze dazu gäbe für Leute, die nicht ganz tief im Detail sich damit beschäftigen wollen, sondern die einfach mal so einen Überblick über bestimmte Diskussionen und Diskurse haben wollen. Ja, also nicht nur das, aber selbst wenn man kann auch nicht von allem Experte werden, selbst wenn man, also auch das, also das ist, natürlich gibt es auch Kritik am Postanarchismus, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Dann möchte ich dann nochmal mit dem schönen Zitat des Chefredakteurs der Graswurzelrevolution beginnen. Der moderne Anarchismus von heute ist natürlich nicht mehr der von Michael Bakunin. Ich halte den Begriff Postanarchismus für problematisch. Das Erste, woran man bei diesem Begriff denkt, sind vielleicht Anarchisten, die sich bei der Telekom organisiert haben. Immer wenn neue Ideen, Diskurse, Theorien auftauchen, gibt es selbstverständlich und notwendigerweise auch Kritik daran. Kritik ist ein wesentliches Instrument zur Weiterentwicklung von Utopien. Theorien und Praxisformen, wo es keine Kritik gibt, herrscht Stillstand. Kritik kommt meistens und auch so hier von zwei Seiten. Zu einem von den Traditionalistinnen, die sich in ihren Ideen immer von Neuen bedroht sehen, aber auch von Anarchistinnen, die sich mit dem zu kritisierenden Gegenstand auseinandergesetzt haben. Zu den Letzteren gehört Gabriel Kuhn, obwohl er von poststrukturalistischen Theorien beeinflusst ist, hat so ein Buch geschrieben, Tier werden, Schwarz werden, Frau werden. Das ist so ein Zitat von Deleuze. Das ist so seine Uni-Abschlussarbeit, wo er sich ganz intensiv mit Poststrukturalismus auseinandergesetzt hat, die dann so 10 Jahre später. Die hätte ich zum Beispiel gebraucht, als ich mich damit beschäftigt hätte, weil ich da so gut wie nichts Deutschsprachiges gefunden habe. Aber gibt es dann irgendwo jemanden in Münster, der irgendwie auch an dem Thema ähnlich... Es ist immer wieder erstaunlich, dass so zeitgleich an unterschiedlichen Orten Leute gerade auf so gleiche Sachen kommen. Da scheint dann was in die Luft zu liegen und dann ist irgendjemand ist dann der Erste. So. Aber das ist dann letztendlich auch egal. Morphogenetisches Feld. Kritisiert er in seinem Aussatz Bakunin versus Postanarchismus, den Postanarchismus, der ja wenig von dem Label hält. Kuhn sieht den Postanarchismus wesentlich als Label, als Marke, die hilft, eine bestimmte Form von Theorie zu verkaufen. So wirft er auch dem Postanarchismus eine Verakademisierung anarchistischen Denkens vor, dem er den Anarchismus als Bewegung präsentiert, von Bakunin gegenüberstellen will. Aber er bezieht sich da hauptsächlich auf den angloamerikanischen Sprachraum mit dieser Kritik. Aber Kuhn sieht den Postanarchismus eher eine neu benannte als eine neu geschaffene Theorie. Denn so Kuhn, der Poststrukturalismus selbst hat diese Aufgabe als implizit anarchistische Denkbewegung bereits geleistet. Es braucht keinen Postanarchismus. Also er gehört zu den Vertretern, für die der Poststrukturalismus schon eine Form des Anarchistischen, dass es keine Verbindung geben muss. Es sollte bei dieser Kritik aber bedacht werden, dass es sich hier ebenfalls Postfeminismus, Postmarxismus und Postoperismus ebenfalls auf den Poststrukturalismus beziehen, beziehungsweise diesen aneignen. Aus diesem Grund ist eine Einverleibung des Poststrukturalismus in den Anarchismus problematisch. Der Poststrukturalismus sollte vielmehr als eine Werkzeugkiste betrachtet werden, aus dem sich der Anarchismus bedienen kann und sollte. Eine weitere Kritik von Kuhn ist die postanarchistische Lesart Bakunins innerhalb des angloamerikanischen Raumes. Für Kuhn wird Bakunin im angloamerikanischen Postanarchismus zu einem Strohmann aufgebaut, um einen alten, überholten, essentialistischen Anarchismus zu repräsentieren, den zu überwinden die Postanarchisten sich zur Aufgabe gemacht haben. Der französische Autorin Vivien Garcia kritisiert in dem Buch Le Anarchisme Aujourd'hui, also der Anarchismus heute, die Rezeption des klassischen Anarchismus durch Todd Newman und Call. Garcia nimmt die postanarchistische Kritik am klassischen Anarchismus, die unzureichend erscheint, zum Anlass, die wesentlichen philosophischen Konzepte des klassischen Anarchismus, Macht, Autorität, Revolution, Menschen mit Freiheit, neu zu betrachten. In dem Buch werden vereinzelt auf poststrukturalistische Theoreme zurückgegriffen, aber sie sind nicht der Leitfaden der Analyse. Ähm, Das heißt, in Frankreich gibt es da nochmal wieder eine ganz eigenständige, vielleicht weil die Philosophen auch aus Frankreich kommen, nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung mit diesen Themen. Aber auch interessant ist, was mir aufgefallen ist, ich fahre immer regelmäßig zu anarchistischen Buchmesse nach Bern und war auch in Saint-Imier, dass bei Buchmessen auf französischen Büchertischen nie gegenwärtige Literatur liegt. So, da kann man immer Proudhon, Rocker, Gold, also und ganz, ganz selten gegen, also was in anderen Ländern Sprachen, also Deutsch oder aber nicht in Frankreich, sehr traditionell anscheinend orientiert. Zumindest die so Büchertische machen. Es gibt ja ein paar Bücher. Ich würde das hier beenden. Und eher in so einem, ich bin manchmal so mit dem Ad-Hoc. Ich mag keine Enden. Weil da muss man meistens irgend sowas sagen wie Empfehlungen geben oder wo kann, so Fazite sind ja immer Enden. Ich habe ganz viele Bücher gelesen, wo die Leute mit ihrem Fazit das ganze Buch ruiniert haben, was sie vorher geschrieben haben. Wo man den Autoren empfiehlt, lest euer Buch, dann kämst du nicht zu diesem Fazit. Also, nee, weil man dann ja realistisch sein muss, pragmatisch sein muss und das Buch aber viel radikaler ist. Und ich habe da schon an der Uni drunter gelitten. Also, ich habe eine Diplomarbeit geschrieben über Gefängnisarchitektur. Die hieß Architektur gegen den Menschen am Beispiel der Gefängnisarchitektur nach 1945. Dann sagt ein betreuender Professor, jetzt wo du die ganze Gefängnisarchitektur kritisiert hast, jetzt könntest du ja mal vorschlagen, wie sähe denn ein humaner Strafvollzug aus? Und ich gucke ihn an und sage, nee, das mache ich nicht. Oder ich habe im Vertiefungsstudium eine Arbeit geschrieben über 150 Jahre Wohnungspolitik, ganze Wohnungspolitik von Weberaufstand bis in die 1990er Jahre aufgearbeitet. Und zwar unter der These, dass Wohnungspolitik noch nie dazu da war, die Wohnungsfrage zu lösen, sondern nur im kapitalistischen Sinne zu regulieren. Also dass Wohnungspolitik nie die Aufgabe hatte, das Wohnungsproblem zu lösen. Dann sagt meine Betreuerin, dass ich jetzt Vorschläge machen soll für eine Wohnungspolitik. Und dann ich habe doch vorher, dass es der Wohnungspolitik gar nicht darum geht, das Problem zu lösen. Also macht es auch keinen Sinn, Vorschläge für eine andere Wohnungspolitik zu machen. Also aus der These der Arbeit heraus macht es keinen Sinn. Also so, man kann natürlich als pragmatischer in der Alltagspolitik solche Forderungen stellen. Darum ging es mir nicht, geht es nicht. Aber die Arbeit, aus der Logik der Arbeit, wäre es Blödsinn. Ich hätte mich mit der Arbeit, hätte ich meine, also mit dem, wenn ich dem gefolgt wäre, hätte ich meine Arbeit damit selber ja kaputt gemacht. Und das machen viele Leute. Ich finde, dass die Leute, die in dem akademischen Apparat verpflichtet sind, machen das häufig in ihren Faziten, ihre eigene Arbeit zu ruinieren, die sie vorher geleistet haben. Gut. Aber sicherlich gibt es noch Fragen, Diskussionen und das macht ja auch mehr Spaß.